Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Es war Freitagabend. Anton lag auf seinem Bett und las den Vampir von Amsterdam. Allerdings war er nicht so recht bei der Sache. Immer wieder blickte er zum offenen Fenster hinüber. Er hoffte nämlich, den kleinen Vampir zu sehen. Da plötzlich landete eine kleine schwarz gekleidete Gestalt auf dem Fensterbrett. Mit einem fröhlichen Kichern hüpfte sie ins Zimmer. Es war Anna. Guten Abend, Anton. Hallo, Anna. Du siehst ja heute so anders aus als sonst. Das macht mein neues rotes Stirnband. Hast du heute Abend noch etwas vor? Wir haben etwas vor. Wir? Ja, Lumpi, Rüdiger und ich. Mhm. Und du auch, falls du möchtest. Wir gehen schnuppern. Schnuppern? Ja, schnuppern bei Schnuppermaul. Was? Ihr wollt in das Haus von Geiermeier? Genau. Aber ist das nicht viel zu gefährlich? Gefährlich? Geiermeier liegt doch im Krankenhaus. Ja, schon. Aber Schnuppermaul, immerhin ist er der Assistent von Geiermeier. Bestimmt hat ihm Geiermeier genaue Anweisungen gegeben, wie er den Kampf gegen euch fortsetzen soll. Und selbst wenn. Schnuppermaul hält sich jedenfalls nicht dran. Er und Lumpi haben sich angefreundet, musst du wissen. Sie haben sich angefreundet? Na ja, nicht so wie du und ich natürlich. Aber Lumpi sagt, Schnuppermaul ist ohne Geiermeier ganz harmlos. Und außerdem tut Schnuppermaul ihm leid. Er tut ihm leid? Ja, seit Geiermeier im Krankenhaus liegt, fühlt er sich richtig vereinsamt. Und deshalb ist Schnuppermaul auch so glücklich, dass er neulich Nacht auf dem Friedhof Lumpi kennengelernt hat. Stell dir vor, Lumpi hat Schnuppermaul erzählt, er wäre auf dem Weg zu einem Faschingsfest. Und da hat Schnuppermaul gefragt, ob Lumpi ihn nicht mitnehmen könnte. Bei ihm zu Hause wäre es so sterbenslangweilig. Lumpi hat geantwortet, mitnehmen könnte er ihn leider nicht, aber Schnuppermaul sollte doch mal selbst bei sich zu Hause ein Faschingsfest feiern. Dann würde er, Lumpi, in seinem Kostüm kommen und mit Schnuppermaul Fasching feiern. Ja, und von dem Vorschlag war Schnuppermaul so begeistert, dass er Lumpi gleich für heute Abend eingeladen hat. Und ein paar Freunde soll Lumpi auch noch mitbringen, hat er gesagt. Aber Geiermeier, er hat doch überall Knoblauchzöpfe hängen. Nein, nicht mehr. Lumpi hat gesagt, wenn Schnuppermaul zufällig Knoblauch im Haus haben sollte, dann müsste er ihn verschwinden lassen. Knoblauch würde nicht zu seinem Vampirkostüm passen. Also hat Schnuppermaul den ganzen Knoblauch weggeschmissen. Und nicht nur das. Er will sich auch als Vampir verkleiden. Schnuppermaul, ja. Als Vampir? Ist das nicht lustig? Jetzt bist du der Einzige, der sich noch in ein Vampir verwandeln muss. Ich will aber kein Vampir werden. Ich meinte doch nur mit weißer Schminke und Puder. Ach so. Und hier, Anton, mit dem Umhang von Onkel Theodor. Den habe ich dir mitgebracht. Danke. Hilfst du mir beim Schminken? Ja. Und deine Eltern? Die sind nicht zu Hause. Ja, dann helfe ich dir gerne, Anton. Im Badezimmer nahm Anton Puder und Babycreme aus dem Schrank. Dabei erinnerte er sich, wie ihm der kleine Vampir beim Schminken geholfen hatte in der Nacht des großen Vampirballs, an dem Anton teilgenommen hatte. Auch als Vampir verkleidet, versteht sich. Damals war Rüdiger sehr unsanft mit ihm umgegangen. Anna dagegen verteilte die weiße Babycreme ganz behutsam auf Antons Gesicht. Dann verrieb sie vorsichtig den Puder auf Antons Haut. Nur Antons Haare, die bürstete sie genauso ruppig wie der kleine Vampir. Au! Tut es weh? Ja. Ehrlich? Meine Haare muss ich noch viel stärker bürsten. Oh, aber ich glaube, jetzt reicht es. Sieh doch mal in den Spiegel. Nicht schlecht. Richtig echt. Du solltest dir noch Augenränder malen und die Lippen rot nachziehen mit dem Lippenstift da. Ja. Augen. In Ordnung. Na, wie sehe ich aus? Süß. Es ist wirklich schade, Anton. Ja, mal schade, dass du kein echter Vampir bist. Fliegen wir? Deine Hose. Vampire tragen noch immer keine Jeans. Leider. Aber ich habe nichts Schwarzes. So? Bestimmt nicht. Doch, du hast etwas Schwarzes. Etwas sehr Besonderes. Und das ist schwarz. Nein. Oh ja. Und zwar den Anzug, den ich dir in der Ruine gegeben habe. Ach, den. Ich dachte, er wäre zu gut für den Fasching. Zu gut? Wenn ich dabei bin? Nee, nicht deinetwegen. Zu gut für Schnuppermaul, weil vielleicht kleckert er und dann kriegt man die Flecken nicht mehr raus. Wahrscheinlich hast du den Anzug gar nicht mehr. Und du willst es mir nur nicht sagen. Ich soll den Anzug nicht mehr haben? Einen Augenblick, ich hole ihn schnell. Anton lief in sein Zimmer und holte das uralte Ding aus dem Kleiderschrank. Gleichzeitig nahm er auch Annas Spitzenkleid heraus. Mit beiden Kleidungsstücken über dem Arm kehrte er zu Anna zurück. Der Anblick ihres Kleides schien Anna wieder zu besänftigen. Sie ergriff es und strich andächtig über den schon recht mürben Stoff. Möchtest du, dass ich es anziehe? Ja. Und du? Ziehst du deinen Anzug an? Mhm. Oh, Anton, das wird schön. Dann gehe ich jetzt in dein Zimmer und ziehe mich um. Und danach feiern wir Fasching bei Schnuppermaul. Wir beide als Paar. Du in dem Anzug und ich in dem Kleid. Als Anna das Badezimmer verlassen hatte, betrachtete Anton sein Spiegelbild. Wer ihm da entgegenblickte, war nicht Anton Bonsack, sondern Antonio Bonsacchio, der Düstere, ein Vampir. Und Antonio Bonsacchio, der Düstere, konnte durchaus mit Anna von Schlotterstein als Paar zum Fasching gehen. Zum Fasching gehen mussten sie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, denn fliegen war mit den weiten Sachen zu gefährlich. Zu Antons Erleichterung trafen sie im Hausflur keine Menschenseele und auch auf der Straße nahm niemand von ihnen Notiz. Endlich erreichten sie den Friedhof. Anton war es nun doch etwas mulmig zumute. Am liebsten wäre er wieder umgekehrt, aber er tat es nicht, aus Angst von Lumpi und Rüdiger als Feigling verspottet zu werden. Auf einmal fühlte Anton, wie Anna aufgeregt an seinem Ärmel zupfte. Heute Nacht müssen wir nicht über die Friedhofsmauer klettern. Immerhin sind wir ganz offiziell eingeladen. Heute gehen wir durch die hübsche kleine Pforte hier. Komm! Zögernd betrat Anton den Friedhof. Selbst in Annas Gegenwart fühlte er ein leises Grauen. An der alten Kapelle hielt Anna inne. Warte hier auf uns. rasch verschwand Anna zwischen den Sträuchern. Anton drückte sich an die Steinmauer der Kapelle und blieb reglos stehen. Schreckliche Gedanken zuckten durch seinen Kopf. Wenn nun Geiermeier vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen worden wäre. Der Friedhofswärter würde Anton bestimmt für einen echten Vampir halten und mit seinen Holzpflöcken auf ihn losgehen. Oder schlimmer noch, wenn einer der erwachsenen Verwandten des kleinen Vampirs hierher käme. Tante Dorothee zum Beispiel. Hat er dort drüben nicht etwas geknackt? Und war jetzt nicht etwas Großes, Dunkles in gebückter Haltung vorbeigehuscht und zu den hohen Büschen gelaufen? Plötzlich stockte Anton das Blut in den Adern. Eine kräftige, schwarz gekleidete Gestalt trat aus den Büschen hervor, reckte sich und kam mit langen, federnden Schritten auf ihn zu. Ein Vampir! Der Vampir bot einen fürchterlichen Anblick. Er hatte rote Haare, die ihm wild vom Kopf abstanden, einen grellroten Mund und Augenhöhlen, tief und schwarz wie Krater. Nein, nein. Schon war der Vampir auf Armeslänge an ihn herangekommen, doch unvermittelt blieb er stehen und öffnete seinen großen Mund zu einem breiten Grinsen. Wie durch einen Nebel sah Anton die Fangzähne des Vampirs, messerscharf und leuchtend weiß. Nein, nicht. Was hat denn mein kleiner Anton? Hä? Warum zittert er so? Und die Stirn? Sie ist ja ganz schweißnass. Ja, aber... Weißt du noch immer nicht, wer ich bin? Lumpi. Na, endlich hast du's kapiert. Und jetzt kommt die zweite Überraschung. Ja. Hey, du kannst kommen. Er hat es überlebt. Eine zweite schwarze Gestalt trat aus den Büschen hervor. Auch sie war wüst zurechtgemacht. Aber unter der Schminke erkannte Anton den kleinen Vampir. Dein Anton hat ja Nerven wie Sargtaue. Ich dachte, er würde beim Anblick meiner Faschingsbemalung schreiend davonrennen. Tja, ja. Mein Mut hat eben auf ihn abgefärbt. Oh, Antons Make-up ist aber auch nicht schlecht. Ja, dank Anna. Wo ist sie eigentlich? Die kommt später nach. Anton erschrak. Ohne Anna in das Haus von Geiermeier und Schnuppermaul zu gehen, fand er nicht sehr verlockend. In brenzlichen Situationen war es bisher fast immer Anna gewesen, die ihm geholfen hatte. Auf den kleinen Vampir war gar kein großer Verlass. Schließlich hatte er heute auch zugelassen, dass Lumpi ihn fast zu Tode erschreckt hätte. In diesem Augenblick sah Anton Anna in ihrem bodenlangen weißen Gewand hinter der Kapelle hervorkommen. Auch sie wirkte fremd, mit wild aufgetürmten, rot gepuderten Haaren und dunkelrot geschminktem Mund. Ich hoffe, es hat nicht allzu lange gedauert. Anton war ja in bester Gesellschaft. Oh, so, und nun auf zum Fasching. Lumpi drehte sich um und stapfte davon. Der kleine Vampir lief hinter ihm her, bemüht, mit ihm Schritt zu halten. Anton und Anna folgten in einigem Abstand. Sie waren gerade ein kurzes Stück gegangen, da schrie Anna vor Schreck leise auf. Sie packte Anton am Arm und zerrte ihn hinter einen Busch am Wegrand. Psst, Tante Dorothee. Tante Dorothee? Ja, da vorne bei Lumpi und Rüdiger. Und sie hat sie bis jetzt noch nicht entdeckt. Bis jetzt? Wir dürfen uns nicht von der Stelle rühren. Mich in meinem Kleid darf sie auf keinen Fall sehen. Und dich noch viel weniger. Lumpi! Rüdiger! Ja, was ist, Tantchen? Wo wollt ihr hin? Na, in die Stadt. Menschen erschrecken. Sieht man das nicht? Habt ihr euch deshalb so herausgeputzt? Hä? Ja, damit die Menschen laut kreischend davonlaufen. Das gibt Power, das gibt Schwung, das macht lustig, das hält jung. Ihr mit euren Lausebuben streichen. Aber beherzigt die Regeln. Nur solche Kontakte zu Menschen, die der Erhaltung unserer Art dienen. Keine Freundschaft. Och, das versteht sich von selbst, Tante Dorothee. Und was ist mit Rüdiger? Mit mir? Einmal hast du schon Gruftverbot bekommen, weil du dich mit einem Menschenjungen eingelassen hattest. Ja. Einmal hat ihm gereicht. Heute würde er so etwas nicht wieder tun. Oder, Rüdiger? Nein, nein, nie wieder. Na schön. Dann zieht meinetwegen los und erschreckt die Menschen. Ich werde in die Gruft gehen und mich aufs Ohr legen. Was? Schon? Ja, mir ist irgendwie komisch. Aber vielleicht habe ich mich ganz einfach nur übernommen. Gute Besserung, Tantchen. Danke, danke. Sie geht weg. So, jetzt ist sie in der Gruft. Woher weißt du das? Ich habe gehört, wie der Stein über unserem neuen Einstiegsloch geklappert hat. Komm. Und wenn Tante Dorothee zurückkommt? Ja, warum sollte sie denn? Nein, sie wird erst mal ein Nickerchen machen. Trotz dieser Versicherung ging Anton mit weichen Knien weiter. Hinter einer Wegbiegung trafen sie auf Rüdiger und Lumpi. Die beiden lehnten an Geiermeiers Gartentor und spähten zum Haus hinüber. Da seid ihr ja endlich. Warum steht ihr noch hier? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nun, wir haben gerade eine kleine Konferenz abgehalten. Eine Konferenz? Ja, wir haben überlegt, wer von uns Vieren wohl am besten geeignet wäre, bei Schnuppermäulchen zu klingeln und nachzugucken, ob er alleine ist. Ich wüsste schon, wer. Ach ja? Du denkst sicherlich an diesen jungen Freund hier, auf den Rüdiger so große Stücke hält. Wir wollen mal sehen, wie mutig er ist. Unser Anton Bohnsack. Ich bin für Rüdiger. Für mich? Aber Schnuppermaul ist viel größer und stärker als ich. So? Und was ist mit Anton? Schnuppermaul ist auch viel größer und stärker als Anton. Aber nicht stärker als ich. Ich bin viel stärker als Schnuppermaul. Warum gehst du dann nicht, wenn du so einmalig stark bist? Ja, du hast recht. Ich sollte gehen. Ich, Lumpi, der Starke. Angeber. Lumpi stieß das Gartentor auf. Mit hoch erhobenem Kopf marschierte er auf das Haus zu und klingelte. Anton hielt den Atem an. Eine schauerlich anzusehende Gestalt öffnete ihm. Doch Anton erkannte sofort, dass es Schnuppermaul, der Friedhofsgärtner, war. An seinen strohgelben Haaren, der großen gebogenen Nase und den riesigen Händen. In dem kalkweißen Gesicht sahen die Augen besonders gruselig aus. Schnuppermaul hatte sie rot ummalt. Gekleidet war er ganz stilgerecht, mit einem langen schwarzen Umhang. Junge, Junge! Gefällt Ihnen mein Aufzug? Ihr was? Mein Kostüm. Ach so, ja, ja. Sind Sie allein? Ich hoffe nicht mehr lange. Haben Sie Ihre Freunde mitgebracht? Aber sicher. Können wir hereinkommen? Ich bitte darum. Ihr könnt kommen. Auf die Särge. Fertig. Los. Wie viele Freunde sind es denn? Drei. Nein, zwei. Und eine Freundin. Ein Mädchen ist auch dabei. Wie niedlich. Anton war noch nie bei Geiermeier gewesen. Aber er hatte einmal durch die geöffnete Haustür in den Vorraum gesehen und eine Gänsehaut bekommen. Da hatte ein Korb voll langer, angespitzter Holzpflöcke gestanden. Und an der Wand hatte ein Kruzifix gehangen mit einem Zopf von Knoblauchknollen drumherum. Doch jetzt war das alles verschwunden. Herzlich willkommen. Oder sagt man das nicht unter Vampiren? Doch. Vampire sind für alles offen, was vom Herzen kommt. Also noch einmal, herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, wir eröffnen zuerst das kalte Buffet. Das Buffet! Sie haben doch noch nicht etwa schon zu Abend gegessen? Nicht direkt. Na, da bin ich aber erleichtert. Aber bei meinem Buffet würden sogar vermutlich echte Vampire zugreifen. Es gibt nur vampirgemäße Speisen und Getränke. Nur vampirgemäße Speisen und Getränke? Was denn? Ja, was? Na, am besten Sie sehen selbst, meine Herren. Meine Herren, ich bin wohl überflüssig hier. Nein, keineswegs. Ich dachte nur, Sie müssten Diät halten, junge Dame. Oh. Sie müsste Diät halten. Meine kleine Schwester und Diät. Ich lach mich tot. Fiesling. Verzeihen Sie, bitte. Ich wollte Sie nicht kränken, junge Dame. Aber ich dachte, weil Sie sich eben bei der Erwähnung des Buffets so amüsiert haben. Wenn einer Diät machen würde, dann wäre bald gar nichts mehr von ihr übrig. Verzeihen Sie, aber bei diesen weiten Kleidern sieht man nun wirklich nicht, ob jemand ein paar überzählige Pfunde darunter versteckt. Ein paar überzählige Pfunde? Meine kleine Schwester versteckt ganz andere Sachen unter ihren Kleidern. Ja, genau. Hübsche, löchrige Wollstrumpfhosen. So wie ich. Ja? Mich voran zum Blamieren, das könnt ihr. Ja. Aber damit ihr es wisst, ich pfeife auf euch und auf einen blöden Fasching. Ich gehe. Anna liefen die Tränen übers Gesicht. Sie raffte ihr Kleid und stolperte zur Tür. Anton wollte ihr folgen, aber der kleine Vampir packte ihn am Umhang. Lass sie. In dieser Stimmung ist Anna zu allem fähig. Wenn du Pech hast, kratzt sie dir die Augen aus. Was? Anna? Gerade Anna? Hast du vergessen, dass sie mit mir verwandt ist? Na, endlich. Die Störenfrieden sind wir los. Wollten wir nicht das Buffet eröffnen? Doch. Ich hoffe nur, es ist nicht meine Schuld, dass ihr Fräulein Schwester sich so überstürzt entfernt hat. Nein, bestimmt nicht. Vermutlich hat sie noch eine andere Verabredung. Ja, wahrscheinlich mit Waldi, dem Bösartigen. Mit Waldi, dem Bösartigen? Mhm. Sie haben so ulkige Namen in ihrer Clique. Sind wohl Künstlernamen, wie? Sie haben es erraten. Wir alle in unserer Sippe, Clique, sind Künstler. Lebenskünstler? Nein, Überlebenskünstler. Eine lustige Truppe müssen Sie sein. Ja, sehr lustig. Und sehr hungrig. Ach ja, das Buffet. Kommen Sie doch, meine Herren. In der guten Stube ist alles vorbereitet. In der guten Stube? Passender wäre wohl in der Höhle des Löwen. Damit hatte er Anton aus der Seele gesprochen. Die gute Stube von Geiermeier. Wer wusste, was sie da erwarten mochte? Beim Eintreten fiel Antons Blick sogleich auf einen großen, runden Tisch mit einer schwarzen Tischdecke. Verblüfft ging Anton näher heran. Noch nie hatte er eine derart ungewöhnlich gedeckte Tafel gesehen. Da gab es Blutorangen, Blutwürste und die verschiedensten roten Speisen und Leckereien. Tomaten, Mettwurst und Schinken, Wackelpudding, Lollis, Bonbons und ganz viele rote Gummibärchen. Die Vampire allerdings interessierten sich mehr für die Getränke. Rüdiger hatte eine bauchige Flasche aus durchsichtigem Glas ergriffen. Sie trug kein Etikett und war mit einer dunkelroten Flüssigkeit gefüllt. Und was ist das? Saft. Schöner, roter Saft. Saft? Ich geht. Wieso? Wenn es der richtige Saft ist? Lebenssaft. Ist es Lebenssaft? Ja, meine Tante hat mir nur gesagt, dass er lebensnotwendige Vitamine und Spurenelemente enthält. Oh. Ja, ja, und dass er ganz ohne chemische Zusätze ist. Oh, Ihre Tante? Der rote Saft stammt von Ihrer Tante? Ja, von Tante Bertha. Von Tante Bertha. Ein sehr dickflüssiger Saft. Oh, man kann ihn auch verdünnt trinken, hat Tante Bertha gesagt. Verdünnt? Dracula bewahre! Ich werde mal kosten. Aber Sie trinken ja den ganzen Saft aus, Herr von Schlotterstein. Ich glaube nicht, dass so viele Vitamine und Spurenelemente auf einmal der Gesundheit zuträglich sind. Schnuppermaul sollte recht behalten, allerdings in ganz anderer Hinsicht. Kaum hatte Lumpi die Flasche abgesetzt, da begann sich sein bleiches Gesicht entsetzlich zu verfärben. Zuerst rosa, dann purpurrot und schließlich rot-violett. Das war gar kein Lebenssaft. Das war Gift. Reines Gift. Gift? Das ist Tante Berthas altbewährter Kirschensaft. Herr Geiermeier und ich trinken jeden Morgen ein Gläschen davon. Der Saft ist reine Arznei, sagt Herr Geiermeier. Boah, Kirschsaft, mein armer Magen. Oh, im Gegenteil. Kennen Sie nicht den Spruch, ist dein Magen abgeschlafft, mach ihn fit mit Kirschensaft. Nein, kenn ich nicht. Oh, wie das kneift. Ja, oh. Haben Sie hier irgendwo ein Badezimmer? Selbstverständlich, im ersten Stock. Kommen Sie, ich führe Sie hin. Schnuppermaul sah sehr erschrocken aus. Er nahm Lumpi beim Arm und führte ihn zur Tür hinaus. Auch Anton war besorgt. Rüdiger, meinst du, es steht sehr schlimm um Lumpi? Solange es kein Kirschlikör war, besteht noch Hoffnung für ihn. Du meinst, wenn es Likör gewesen wäre, müsste er sterben? Ach, Anton, du vergisst, dass wir schon tot sind. Nein, das Schlimmste, was Lumpi passieren könnte, wäre, dass er eine Woche lang mit Magenschmerzen im Sarg liegen müsste. Ach so. Ich würde meinen Durst jedenfalls nie aus einer Flasche stillen. Aber nun langt zu. Wenn Schnuppermaul zurückkommt, müssen wenigstens ein paar Sachen gegessen sein. Und einige Flaschen musst du auch leer trinken. So, aber ich habe überhaupt keinen Hunger. Und durstig bin ich auch nicht. Aber dann zwingt Schnuppermaul uns bestimmt zum Essen. Ach, das glaube ich nicht. Dafür ist er nicht der Typ. Aber dann aß und trank Anton doch etwas, weil der kleine Vampir ihn so verzweifelt ansah. Wenngleich die Zusammenstellung des Menüs etwas ungewöhnlich war, Anton schmeckte es. Diesen Eindruck schien auch Schnuppermaul zu haben, als er mit Lumpi zurückkam. Oh, wie ich sehe, haben Sie sich schon an den Speisen gütlich getan, meine Herren. Ja, wollen Sie nicht auch zugreifen, Herr von Schlotterstein? Ein kräftiges Schinkenbrot könnten Sie jetzt gut gebrauchen, denke ich. Oder wie wäre es mit einer der Blutwürste? Sie sind schmackhaft und vor allen Dingen blutbildend. Blutbildend? Aber Sie wären ja ganz grün im Gesicht. Sagen Sie, was Sie wollen, Herr von Schlotterstein. Sie müssen zum Arzt gehen. Bloß kein Arzt. Lumpi muss nach draußen, an die frische Luft. Los, komm, Lumpi. Der Saft. Das war kein einfacher Kirschsaft. Da war noch etwas drin. Ja, wahrscheinlich ein Schuss Rum. Tante Bertha tut manchmal etwas Rum hinein, zur Geschmacksverbesserung. Was? Rum? Oh nein, Rum ist fast so schlimm für uns wie... Erschrocken brach Rüdiger ab. Lumpi war bereits nach Luft ringend im Treppenhaus verschwunden. Hastig folgte ihm Rüdiger, ohne sich noch um Anton zu kümmern. Anton war vor Schreck ganz starr. Plötzlich hörte er, wie die Haustür zugeschlagen wurde. Er sprang auf, doch Schnuppermaul hielt ihn an einem Zipfel seines Umhangs fest. bleiben Sie doch noch. Sehen Sie nur all die guten Sachen, die ich eingekauft habe. Darauf dürfen Sie mich nicht sitzen lassen. Und dann dieser Arbeitsplatz hier auf dem Friedhof. Ihr Arbeitsplatz? Ja, es ist zu zweit schon schwer zu ertragen, aber allein, vor allem wenn man nachts auf seinem Kontrollgang plötzlich daran denken muss, dass es vielleicht doch Vampire geben könnte. Ich meine, echte Vampire. Nicht so nette, harmlose Faschingsvampire wie Sie und ich und Herr von Schlotterstein mit seinem jungen Freund. Glauben Sie an Vampire? Ich, ja, nein. Ich auch nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Aber mein Chef, der Herr Geiermeier, der ist Nacht für Nacht auf der Pirsch. Was? Ich denke, er liegt im Krankenhaus. Ja, ja, das tut er auch. Ich meine, die Zeit vor seinem Herzanfall. Aber der Herr Geiermeier hat es auch wirklich übertrieben mit seiner Jagd auf Vampire. Ach, wollen wir uns nicht setzen? Im Sitzen kommt man sich leichter näher. Meine Eltern erwarten mich. Ihre Eltern? Ach, Sie wohnen noch bei Ihren Eltern? Ja, ich muss jetzt unbedingt aufbrechen. Ihre Eltern? Ach, deine Eltern. Du bist ja überhaupt noch nicht erwachsen. Nein, wie entzückend. Wo ich doch so kinderlieb bin. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Begegnet? Natürlich, jetzt. Ich weiß es wieder. Ja, du warst der nette Blonde mit dem Sandeimer und der Schaufel. Ja, du warst auf den Friedhof gekommen, weil in deiner Sandkiste zu Hause der Sand ausgewechselt wurde. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Wie ich heiße? Welchen Namen meinen Sie? Den normalen oder den Vampirnamen? Haben Vampire denn besondere Namen? Aber sicher. Mein Vampirname lautet Antonio der Düstere. Toll! Eigentlich müsste ich mir auch passend zu meinem Kostüm einen Vampirnamen zulegen, findest du nicht? Doch, unbedingt. Mein Name ist wie geschaffen dafür. Ich heiße nämlich Wolf Rüdiger. Wolf Rüdiger? Ja, was hältst du davon, wenn ich mich als Vampir Wölfi der Kinderliebe nenne? Ja, es ist sehr passend. Ja, passend. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Soll ich dich nicht nach Hause bringen? Dann stellst du mich gleich deinen Eltern vor. Sie sollen doch schließlich wissen, mit wem ihr Herr Sohn den Abend verbracht hat. Also, abgemacht. Ich packe dir nur noch schnell ein paar von den guten Sachen hier ein und dann brechen wir auf. Schnuppermaul ging in die Küche, um eine Tüte zu holen. Diese Gelegenheit nutzte Anton. Leise schlich er bis zur Haustür, riss sie auf und rannte los. Erst vor seinem Haus hielt Anton wieder an. Auf einmal durchfuhr ihn ein eisiger Schreck. In seiner Wohnung brannte Licht. Seine Eltern mussten vor ihm zurückgekehrt sein. Nur gut, dass er seine Zimmertür abgeschlossen hatte, aber wenn sie nun seine Tür aufgebrochen hatten, er musste schnellstens nachsehen. Kurz entschlossen flog Anton in sein Zimmer zurück. Dort war glücklicherweise alles unverändert. Erleichtert versteckte Anton den Vampirumhang und den Anzug in seinem Schrank. Dann legte er sich ins Bett. Kurze Zeit später hörte er aufgeregtes Flüstern im Flur. Vielleicht ist er aufgewacht. Anton? Was ist? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Wieso hast du deine Zimmertür abgeschlossen? Und wieso hast du auf unser Klopfen nicht geantwortet? Klopfen? Ich habe nichts gehört. Siehst du, er hat nichts gemerkt. In seinem Alter hat man noch einen ganz tiefen Schlaf. Du musst es ja wissen. Ich vermute, er hatte wieder einen seiner Albträume. Genau. Ich habe geträumt, ich liege im Bett und schlafe. Und auf einmal kommen zwei Monster und wollen mich wecken. Schließ jetzt bitte deine Tür auf! Nein. Wie nein? Nein. Aber das ist ja... Das ist ein Ratschlag von Herrn Schwartenfeger, jawohl. Von Herrn Schwartenfeger? Was hat denn der Psychologe damit zu tun? Oh, sehr viel. Er hat gesagt, dass ich mein Zimmer so oft und so lange abschließen darf, wie ich will, weil... Weil das zu meiner freien Persönlichkeitsentfaltung dazugehört. Was? Ja, das hat er gesagt. Wenn Herr Schwartenfeger meint, dass es so wichtig für dich ist, dein Zimmer abzuschließen, ich werde auf jeden Fall mit ihm darüber sprechen. Ja, tu das. Von mir aus, dachte Anton. Herr Schwartenfeger würde sowieso alles richtig finden, was der freien Persönlichkeitsentfaltung diente. Dessen war Anton sicher. Am nächsten Abend verzichtete Anton aber darauf, sein Zimmer zu verschließen. Schließlich wollte er seine Mutter nicht unnötig reizen. Und auch das Fenster hatte er wohl offen gelassen. Als er nämlich nach dem Zähneputzen in sein Zimmer zurückkehrte, saß der kleine Vampir auf seinem Bett. Er schien ganz vertieft in Antons neuestes Gruselbuch. Rüdiger, das Buch hier, würdest du mir das mal leihen? Und wann kriege ich es zurück? Wann? Ich schätze in spätestens 333 Nächten. Was? Das ist ja fast ein Jahr. Doch, das ist kaum länger als ein Wimpernschlag im Angesicht der Ewigkeit. Wie bitte? Alter Vampirspruch. Aber wenn du Glück hast, bekommst du es auch noch früher zurück. Das hängt von einer bestimmten wichtigen Person ab. Von einer weiblichen. Von einer weiblichen? Ja. Wenn sie kommt, will ich ihr aus dem Buch vorlesen. Nämlich die Geschichte hier. Die Schöne und der Vampir. Aber zuerst muss sie die ganze Strecke von Wien bis hierher fliegen. Und das alles mit ihrem schweren Klappsack auf dem Rücken. Mit ihrem Klappsack? Dann muss es Olga sein. Dass du darauf nicht sofort gekommen bist? Naja, immerhin liegt es schon ziemlich lange zurück, das mit Olga. Allerdings, wenn ich daran denke, wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben, Olga und ich, nächtelang, wochenlang, monatelang, jahrelang, jahrzehntelang. Aber das ist doch ein Wimpernschlag im Angesicht der Ewigkeit. Spar dir deine Witze. Meine Witze? Woher weißt du eigentlich, dass Olga zurückkommt? Von Richard, dem Nachtragenden. Da hat Waldi dem Bösartigen erzählt, dass Olga schreckliches Heimweh nach unserer Gruft hat und dass sie so bald wie möglich zurückkehren möchte. Ja, und Waldi, der Bösartige, hat es Lumpi erzählt und Lumpi hat es mir erzählt. Ach, dann ist es mehr ein Gerücht aus der Gerüchtegruft. Ein Gerücht aus der Gerüchtegruft? Wie kommst du denn darauf? Richard, der Nachtragende, verbreitet keine Falschmeldungen. Und deshalb bin ich auch heute Abend zu dir gekommen. Wieso? Was hat das alles mit mir zu tun? Oh, sehr viel, sehr viel. Anna hat mir von deinem Programm gegen starke Ängste berichtet. Und ich habe mich entschlossen, es zu machen. Für Olga. Du willst das Programm machen? Für Olga? Ja, als Zeichen meiner großen... Hey, wieso heuchst du mich hier so aus? Ich horch dich überhaupt nicht aus. Doch. Du selbst hast angefangen von deiner großen... Verehrung. Meiner großen Verehrung für Olga. Genau das wollte ich sagen. Olga hat Richard dem Nachtragenden die Gründe genannt, warum sie sich von mir getrennt hat. Ach, wirklich? Ja. Und wenn ich erst mal gelernt habe, den Sonnenstrahlen standzuhalten, dann wird Olga erkennen, dass ich keineswegs so hasenherzig und mittelmäßig bin, wie sie glaubt. Hat Olga das gesagt? Mhm. Da wüsste ich ganz andere, die mittelmäßig und hasenherzig sind. Ja, das stimmt. Du bist noch ängstlicher und eigensüchtiger als ich. wann glaubst du, könnte ich frühestens mit dem Programm anfangen? Wann? Anton zögerte. Er war sich nicht sicher, ob das Programm wirklich funktionierte. Selbst Herr Schwartenfeger konnte das schließlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht drohten Rüdiger sogar irgendwelche Gefahren. Andererseits gab es da den geheimnisvollen Patienten, Igno von Rand. Dieser Igno von Rand war ein echter Vampir und Anton hatte ihn vor Sonnenuntergang in der Praxis des Psychologen getroffen. Das gab den Ausschlag. Übermorgen, am Montagabend bin ich wieder bei Herrn Schwartenfeger. Übermorgen schon? Ja. Und wie gehen wir nun am geschicktesten vor? Ich meine, du solltest vielleicht erst mal vorfühlen. Ja, hab ich schon. Oh. Wenn du das Programm machen willst, brauchst du eine Sonnenbrille, Sonnencreme, ja, und gelbe Farben. Sonnenbrille, Sonnencreme, gelbe Farben? Das ist doch die Therapie. Die Sachen braucht der Schwartenfeger für die Desen, sie... Na, für sein Training gegen starke Ängste eben. Klingt eigenartig. Kriegt man dadurch nicht noch mehr Angst? Wie das Programm im Einzelnen funktioniert, weiß ich auch nicht. Herr Schwartenfeger hat gesagt, dass ihr eine Probestunde machen sollt. Weil durch Reden allein versteht man das Programm nicht. Wer? Ihr? Du und Anna. Ich habe Herrn Schwartenfeger erzählt, dass ich zwei Freunde habe. Und diese Freunde würden Vampire kennen. Hey, damit bin ich aber nicht einverstanden, dass Anna dieses Training macht. Ist schon gut. Sie will ja auch gar nicht. Ach, sie will nicht? Ich schätze, ihr fehlt der Mut dazu. Eine Probestunde. Also gut, ich mache diese Probestunde. Du gehst am Montag hin und lässt dir einen Termin geben. Doch, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Moment mal. Eigentlich müsstest du mich ja höflich bitten, dir einen Termin zu besorgen. Ach. Aber das hörte Rüdiger nicht mehr. Er war bereits davongeflogen. Mit Antons Buch unter dem Umhang. Am Montagabend sprach Anton mit Herrn Schwartenfeger über Rüdigers Probestunde. Und er erhielt auch einen Termin. Am Samstag sollte er mit dem kleinen Vampir um 21.30 Uhr in die Praxis des Psychologen kommen. Jetzt fehlte nur noch Rüdigers Ausrüstung. Sonnenbrille, Sonnenöl und Creme besorgte Anton von seinem Taschengeld. Dann konnte er noch seine Mutter überreden, ihm einen neuen Trainingsanzug, Socken und ein Stirnband zu kaufen. Alles in Sonnengelb. Schließlich kam der Samstag. Schon Tage vorher hatte sich der kleine Vampir bei Anton nach seinem Termin erkundigt. Nun erschien er, nervös und ungewöhnlich pünktlich, bei Anton. Fliegen wir nun endlich? Ja, sofort. Ich muss nur noch die Tüte mit den neuen Sachen holen. Hier, was hältst du von diesen Socken? Da flimmert's mir vor den Augen. Du leidest wohl neuerdings unter Geschmacksverwirrung, wie? Ich nicht. Eher Herr Schwartenfeger. Was? Schwärmt der für dieses ekelerregende Gelb? Nein, es gehört zu seinem Programm dazu. Aber das hatte ich dir doch gesagt. Mir? Ja, und die Sonnenbrille brauchst du auch. Pfui, Sonnenbrille. Noch nie hat ein Vampir so ein abscheuliches, unwürdiges Gestell aufgesetzt. Du brauchst sie ja nur beim Training zu tragen. Die Sachen sind sowieso alle nur für das Programm. Na, gib schon her. Los und jetzt komm. Rüdiger ließ die Tüte unter seinem Umhang verschwinden. Dann flogen sie los. Anton hatte sich die Strecke zu Herrn Schwartenfegers Haus vorher auf dem Stadtplan angesehen. Und so landeten sie kurze Zeit später im Vorgarten. Als Anton aber zum Haus gehen wollte, hielt der kleine Vampir ihn am Umhang fest und zog ihn unsanft wieder zu sich zurück. Hey, nicht so hastig. Er ist plötzlich ganz komisch. Komisch? Und wenn es nun eine Falle ist, das mit dem Programm? Eine Falle? Mhm. Glaubst du etwa, ich würde dich in eine Falle locken? Naja, immerhin kenne ich diesen Warzenpfleger überhaupt nicht. Schwartenfeger. Wie auch aber immer. Ich kenne ihn. Außerdem, er hat ja noch einen anderen Vampir in Behandlung. Igno von Rand. Und dem ist auch nichts passiert. Der kann jetzt sogar vor Sonnenuntergang seinen Sarg verlassen. Also gut, auf deine Verantwortung. Sie gingen zur Haustür und Anton klingelte. Durch den Hausflur näherten sich schwere Schritte. Sekundenlang durchzuckte Anton der Gedanke, dass es vielleicht doch eine Falle sein könnte. Dann ging die Haustür auf und Herr Schwartenfeger stand ihnen gegenüber. Sein Gesicht verriet nicht die leiseste Verwunderung über Rüdigers merkwürdiges Aussehen. Guten Abend. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Guten Abend, Herr Schwartenfeger. Guten Abend. Kommt herein. Herr Schwartenfeger führte Anton und Rüdiger ins Sprechzimmer. Dort nahm er hinter seinem großen Schreibtisch Platz. Anton setzte sich auf einen Stuhl vor dem Schreibtisch. Rüdiger aber blieb unschlüssig an der Tür stehen. Und was ist mit dir? Willst du nicht hereinkommen? Oder muss ich Sie sagen? Freunde sagen du zu mir. Ach, dann werde ich du sagen, wenn ich darf. Darf ich? Meinetwegen. Wie heißt du denn eigentlich? Rudolf. Rudolf. Und weiter? Mit Nachnamen? Mit Nachnamen? Beerdigung. Rudolf Bär. Ja, aber das klingt gar nicht wie ein Vampirname. Camembert. Er heißt mit vollständigem Namen Rudolf Camembert. Uralter französischer Adel, wissen Sie. Und der hat es nicht nötig, mit seinen Titeln zu protzen. Ach so. Aber nun wird es Zeit, dass wir uns dem Trainingsprogramm zuwenden. Herr Schwartenfeger sah auf einmal sehr berufsmäßig aus. Er stand auf, ging zur Tür und schloss sie. Dann zeigte er auf einen merkwürdigen, breiten Stuhl mit Armlehnen. Der Stuhl war mit grünem Leder bezogen und sah eher wie eine Liege aus. Willst du es dir nicht auf dem Entspannungsstuhl bequem machen, Rudolf? Nein. Na, von mir aus, wenn du dich so besser fühlst. Aber es wird dir schwer fallen, dich in dieser Haltung zu entspannen. Ich will mich ja gar nicht entspannen. Ich will nur lernen, keine Angst mehr vor den Sonnenstrahlen zu haben. Und du meinst, das würdest du innerhalb von 20 Minuten lernen können? Na ja, jedenfalls hier in der Probestunde. Ich weiß nicht, was Anton dir über die Probestunde erzählt hat, aber deine Angst vor den Sonnenstrahlen wirst du in dieser einen Stunde nicht verlieren. Und wozu bin ich dann hier? Ich verstehe ja deine Ungeduld, Rudolf. Du hast dir von dieser Stunde viel versprochen und das ist auch gut so. Aber mein Programm, mein Desensibilisierungsprogramm, erstreckt sich über eine ganze Reihe von Stunden. Und dazu gehören Übungen, viele Übungen, die du gewissenhaft wiederholen musst. Übungen? Und wiederholen muss ich sie auch noch? Ja, zaubern kann ich nicht, leider. Aber wenn wir zusammenarbeiten, du und ich, dann können wir vielleicht ein kleines Wunder vollbringen. Ein kleines Wunder? Oh ja, ich will ein Wunder vollbringen. Ein großes sogar. Dann setze ich mich also. Die blöde Tüte stört. Hey, wirf die Sachen nicht so. Die habe ich nicht geschenkt bekommen. Die waren sogar ziemlich teuer. Hier, Herr Schwartenfeger, das sind die gelben Sachen, die Sie für Ihr Training brauchen. Ach, du hast sie schon mitgebracht. Das nenne ich zuverlässig. Ja, Anton ist wirklich lässig. Zu lässig. Der lässt es zu, dass ich mir die Knochen an seiner ekligen Tüte verbiege. Ich vermute, es hat sich was ganz anderes verbogen. So, und was? Die Sonnenbrille. Wenn die kaputt ist, muss ich von meinem Taschengeld eine neue kaufen. Du tust gerade so, als wäre das der Weltuntergang. Bei meinem niedrigen Taschengeld. Denk lieber an mich. Ich kriege gar kein Taschengeld. Ihr beide seid heute wohl auf dem Kriegspfad. Eher auf dem Holzpfad, auf dem Holzpflockpfad. Wenn du so weitermachst, gebe ich Tante Dorothee deine Adresse, du Rindvieh, du. Nun ist es aber genug. Ihr seid nicht hergekommen, um vor mir eure Streitigkeiten auszutragen. Und damit ihr es wisst, wenn ihr euch nicht vertragen könnt, dann werde ich mir überlegen müssen, ob Anton in Zukunft überhaupt noch bei den Therapiestunden dabei sein kann. Was? Sie meinen, ich soll allein? Du sollst nicht, aber wenn ihr euch hier wie zwei Kampfhähne aufführt, unter solchen Bedingungen, da können wir nicht arbeiten. Hast du gehört, Anton? Du musst dich zusammenreißen. Du aber auch, Rudolf. An mir soll's nicht liegen. Ich brenne darauf, mit dem Programm anzufangen. Nun, dann los. Wir Psychologen unterscheiden zwischen angeborenen und erlernten Ängsten. Unter den erlernten Ängsten gibt es nun sogenannte Phobien. Das sind starke Ängste, die eigentlich unbegründet sind. Zum Beispiel die Angst vor Motten. Was? Vor Motten? Es gibt wirklich Leute, die vor diesen niedlichen Tieren Angst haben? Ja. Nein. Oder auch zum Beispiel vor Hunden, vor Mäusen, ja sogar vor Fliegen. Vor Fliegen? Das ist ja sagenhaft, wovor ihr Menschen Angst habt. Ich habe keine Angst vor Hunden, Mäusen oder Fliegen. Und vor Motten erst recht. Na, keine neuerlichen Streitigkeiten. Streitigkeiten? Ich bin doch ganz friedlich. Gut, dann kommen wir jetzt zu dir, Rudolf. Zu mir? Was nun dich betrifft, Rudolf, so hattest du, als du geboren wurdest, keine Angst vor den Sonnenstrahlen. Und bestimmt hat dich deine Mutter, so oft es ging, nach draußen in den Garten gebracht, damit dir die Sonne ins Gesicht scheinen konnte. Mir wird schlecht. Hör mir doch einen Augenblick zu. Also deine Angst vor den Sonnenstrahlen, die ist erst viel später entstanden. Du hast sie, wie wir Psychologen das nennen, erlernt. Und nun pass auf, was man erlernen kann, das kann man auch wieder verlernen. Das ist doch nicht schwer zu verstehen, oder? Nein. Wunderbar. So, zunächst wirst du ein paar Techniken zur Entspannung lernen, denn entspannt zu sein, das bedeutet keine Angst zu haben. Bist du bereit, Rudolf? Ja. Gut, dann leg deine Arme auf die Lehnen. Ja, lass sie dort ganz locker liegen. Und entspann dich dabei. Schließ deine Augen. Und nun ballst du deine rechte Hand zu einer Faust. Ja, drück sie fest zusammen. Noch fester, ganz fest. Noch mehr. Und achte darauf, wie sich das anfühlt. Ganz viel Spannung ist jetzt in deiner Faust. So, und nun lässt du die Finger an deiner rechten Hand wieder locker werden. Ganz locker, ganz locker. Achte auf das Gefühl, wie deine Finger wieder locker werden. Dieses ganz andere Gefühl der Entspannung. Ja? Und nun noch einmal. Na, ja, das tut weh. Es tut weh? Ich habe einen Krampf in der Hand. Und außerdem kann ich das nicht ausstehen, mitten in der Nacht nur so dazuliegen. Es ist ungewohnt für dich, ich weiß. Aber du möchtest doch gern deine Angst vor den Sonnenstrahlen verlieren, nicht wahr? Ja. Er will es für Olga tun. Für Olga? Ah, du hast eine kleine Freundin, Rudolf? Ja, Verräter. Aber das muss dir doch nicht peinlich sein. Im Gegenteil. Wollen wir noch eine Übung machen? Für Olga. Oh ja, für Olga immer. Gut, dann leg deine Arme wieder auf die Lehnen. Und nun beuge sie im Ellenbogengelenk und spann deine Muskeln an. Fester, noch fester. Meine Arme sind wie Blei. Dann machen wir besser Schluss. Für die allererste Stunde haben wir wirklich eine Menge geschafft. So, und nun zum Schluss der Probestunde kommen wir noch zur Farbe Gelb. Sieh dir zum Beispiel diesen Trainingsanzug an. Pfui. Im Augenblick ruft die Farbe Gelb noch Angst bei dir hervor. Aber glaub mir, wenn du erst einmal gelernt hast, dich richtig zu entspannen, wirst du diese Angst verlieren. Also packen wir das fürs erste Mal wieder weg. Und wie geht es nun mit dem Desensi, mit dem Programm weiter? Wie es weitergeht, das hat jetzt allein Rudolf zu entscheiden. Wer? Na du, Rudolf. Ich schlage vor, dass du dir das alles noch einmal in Ruhe überlegst und dass wir uns in einer Woche, zur selben Zeit wie heute, hier in meiner Praxis wiedersehen. Bist du damit einverstanden? Ja. Dann bringe ich euch jetzt zur Tür. An der Haustür reichte Herr Schwartenfeger zuerst Anton und dann Rüdiger seine große, fleischige Hand. Rudolf, du bist ja ganz ausgekühlt. Hast du Probleme mit dem Kreislauf? Ob ich Probleme mit meinem Kreislauf habe? Oh ja, jetzt zum Beispiel brauche ich dringend etwas Flüssiges, um ihn wieder in Schwung zu bringen, meinen Blutkreislauf. Du musst es mir unbedingt sagen, wenn dein Kreislauf nicht in Ordnung ist, dann dürfen wir bestimmte Übungen nicht machen. Ich habe diese Probleme nicht immer. Du hast sie nicht immer? Nein, nur manchmal. Wir sollten jetzt gehen. Komm schon, Rüdiger. Wie sagst du, Rüdiger? Heißt dein Freund nicht Rudolf? Doch, er heißt Rudolf. Rudolf Camembert. Nur Rüdiger klingt moderner, deshalb. Moderner? Ja, auch Vampire gehen mit der Zeit. Und jetzt los, Rüdiger. Wartet, die Sache mit dem Kreislaufproblem, die will ich noch klären, bevor ihr geht. Wollen Sie das wirklich? Das wäre sehr entgegenkommend von Ihnen, ehrlich. Los, wir gehen jetzt. Hör sofort auf, an mir herumzuzerren. Du reißt meinen Umhang kaputt, du Trampel. Und das ist Spezialstoff, den kann man nicht mehr nachkaufen. Na, Idiot. Ihr solltet euer Kriegsbeil nicht wieder ausgraben. Wir? Ich bin noch ganz friedlich, wie immer. Aber ich glaube, die Sitzung war doch zu anstrengend für meinen Freund. Wissen Sie, die Camemberts haben alle ziemlich weiche Nerven. Weiche Nerven? Ja, gleich wirst du eine weiche Birne haben, jawohl. Oh, da fürchte ich mich aber. Fang mich doch. Mit einem letzten Blick auf das betretene Gesicht des Psychologen rannte Anton los, gefolgt von einem wutschnaubenden kleinen Vampir. Nachdem er ein Stück gelaufen war, blieb Anton stehen und blickte dem kleinen Vampir freundlich entgegen. Verblüfft verlangsamte Rüdiger seine Schritte. Offenbar rechnete er mit einer List. Ich laufe dir nicht weg. Und warum bist du eben weggerannt? Aus Vorsicht. Aus Vorsicht? Naja, es hat fast so ausgesehen, als wolltest du bei Herrn Schwartenfeger an. Bei ihm? Ja, er sieht nicht gerade schwächlich aus, dieser Herr Warzenkneter. Und wenn er dauernd über meinen Kreislauf redet und ich so hungrig bin. Aber was dich betrifft, Anton Bohnsack, du bist der schäbigste Verräter, der mir je begegnet ist. Ach, wirklich? Und ob. Erstens hast du dem Warzenkneter von Olga erzählt und zweitens hast du ihm meinen richtigen Namen verraten. Das ist mir nur so rausgerutscht. Tö. Und außerdem, deinen Nachnamen weiß Herr Schwartenfeger nicht. Na und wenn schon. Hast du mal überlegt, was Olga sagen wird, wenn sie diesen blöden Namen hört? Camembert. Richtig peinlich ist mir das. Rudolf Beerdigung war auch nicht gerade umwerfend. Aber der Name passt wenigstens zu mir. Rudolf Bär gefällt mir allerdings noch besser. Bär. Das bedeutet Mut und Stärke. Du solltest in die Werbung gehen. Wohin? In die Werbebranche. Aber da bin ich doch schon. Seit ich Olga kenne, werbe ich um sie. Oh. Und jetzt muss ich fliegen. Aber das Programm. Wollen wir nicht noch über das Programm sprechen? Und über deine Probestunde? Nein. Oder sitzt du auf deinen Ohren? Wieso? Weil Herr Schwartenfeger gesagt hat, ich soll es mir in aller Ruhe überlegen. Und bei dir hat man keine Sekunde Ruhe. Fliegen wir zusammen? Zusammen? Noch nie gehört das Wort. Mit diesen Worten erhob sich Rüdiger in die Luft. Dann hatte ihn bereits die Dunkelheit verschluckt. Und der nennt mich Verräter. Ach. Anton breitete die Arme unter dem Umhang aus und machte sich auf den Rückflug. Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenstein, doch geht die Sonne endlich unter. Glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.